I've been loving you too long to stop now. You were tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired and your love is growing cold. My love is growing stronger as I I've been loving you, oh, too long, oh, to stop now. Oh, oh, oh, I've been loving you. I've Been Loving You von Otis Redding, dem erfolgreichsten Sänger des Stax Labels, das mit seinem typischen Memphis-Sound die große Soul-Welle um 1967 herum mit initiiert hat. Auch Aretha Franklin, die ja nicht zum Stax Label gehörte, hat viele ihrer Erfolge im Memphis-Studio von Stax aufgenommen, und zwar mit den dortigen Stamm-Backing-Musikern. Hier sind jetzt mal ein paar Stax-Singer wie Johnny Taylor oder die Soul Children, die weniger bekannt sind, und dann die Staple-Singers und das Duo Delaney & Bonnie, die beide erst später bei anderen Plattenfirmen groß herausgekommen sind. Let her to do. I'm not afraid to Die Mad Lads waren das da gerade und die brachten die Stax-Macher auf einem Unterlabel namens Volt heraus. Übrigens auch Otis Reddings Platten erschienen auf diesem Volt-Label. 1969 ging es mit der Originalität von Stax rapide bergab, als das Plattenlabel an einen großen Gemischtwarenkonzern verkauft wurde. Mit Isaac Hayes und den Barkees unter anderem brachte Stax dann zwar noch einige Stars hervor, aber der typische Stax-Sound der 60er Jahre war dahin. 1972 hatte Stax noch einmal einen Höhepunkt, als die Firma ein Konzert organisierte mit allen seinen Stars plus schwarze Bürgerrechtler und auch Komiker wie Richard Pryor. Vor 100.000 Zuhörern fand im Kolosseum von Los Angeles What Stax statt, in Erinnerung an die Aufstände im Watts-Ghetto von Los Angeles. Das Ereignis wurde als Film festgehalten sowie auf zwei Doppelalben. Davon zwei Ausschnitte und hier sind zunächst die Barkees. I don't believe you're ready for this. Are you ready for this? What? Oh, yeah. We'd like to capture your minds right now. Take you a little bit higher. With a little black rock bump. What we gonna do now is go back. Way back. Back to the days of the motherland. We gonna turn this smut. Said motherland. 3, 4, 1, 2. We gonna get on down now. So we want all the ladies out there to let your hair down. If you can't let it down, lay it on the seat beside you. Ain't nobody gonna steal it. Right on. It's been said many times in many places that freedom is a road seldom traveled by the multitude. But we would like to invite each of you to come and go with us, and perhaps you'll see a side of life that you've never seen before. I'm the son of a bad. You can believe it. Feeling. good, and we need just a little more. So we're gonna give you a chance to get yours before I get mine, all right? Here we go. Oh, do you feel that? Feel that? Thank you. Wow. I just want to say it's truly fantastic to see so many beautiful brothers and sisters gathered in one place together for the same purpose. But before we go any further, I want to know how's everybody feeling? Damn it, how's everybody feeling? We finna get funky! Right about here, we'd like to do a song that probably you heard 1,000 times or more. We have a very special reason for doing this song. It was written and recorded by a man we personally respected and admired, the father of the Memphis sound, Otis Redding. It goes something just like this, y'all. I'm gonna lose my pride. Can't turn you loose from nobody. I'm in love with the only you. Hip shaking mama done told you I'm in love with the only you. Do anything that you want. Got the stock and do your own. I ain't no. Ain't gonna never gonna turn you loose. Nobody, I'm in love with the only you. Hip shaking mama control. I'm in love with the only you. Do anything that you want. Stop the talking to you, but I ain't no. Can you lose? Can you lose? Can you lose? I'm gonna stop now. I ain't gonna stop. 1, 2, 3, 4. Ladies and gentlemen, due to the time circumstances and getting all the acts involved in this show, we're gonna have to cut some of the acts short. But get together and give my fellas, the Barcades, a big round of applause. Everybody, come on, give it to them. Come on, Barcades! Barcades! Barcades! Give it to him one more time, ladies and gentlemen. Barcades! Fünf der Mitglieder von den ursprünglichen Barkeys waren im Dezember 67 im gleichen Flugzeug abgestürzt, in dem auch Otis Redding gesessen hatte. Was wir also da hörten, waren nicht die Original-Barkeys, sondern eine unter gleichem Namen neu gegründete Gruppe. Höhepunkt des Watt Stacks Konzerts von 1972 war zweifellos der Auftritt des Sängers, Songwriters und Pianisten Isaac Hayes, der damals das schwarze Sexsymbol in den USA war. Hier ist seine lange und teilweise auch jatzige Jam-Session mit dem Bill Withers Song Ain't No Sunshine. Get on down. One of the greatest pains a man can experience is to lose his better half. When you lose your better half, things ain't the same no more. You might wake up in the middle of the night, make a phone call and she ain't there. You might get up and pace the floor. Four walls closing on you'll get up and walk the streets. Cause you're looking for your baby. You got to find your baby. Give me a little groove on the piano sitting there. Send the Kirk on piano, y'all. Send the Kirk on piano. Yeah. Mm-hmm. You're walking the streets you're looking for, and you can't find her. You might stand up on the corner and you say, baby. Baby. nothing seems right. Thank you. Anytime, I said anytime, it's anytime she goes. Anytime she goes away. Yeah. Isaac Hayes mit Ain't No Sunshine, aufgenommen beim Wattstax-Konzert 1972 im Coliseum von Los Angeles. Unser Überblick über die Soul-Musik des Stax-Labels aus Memphis, Tennessee, endet so, wie wir ihn vor jetzt bald zwei Stunden begonnen haben. Mit Carla Thomas nämlich, die ja 1960 mit Gee Whiz den ersten Hit für Stax gebracht hatte. Hier ist sie mit einer alten Blues-Nummer I Got My Mojo's Working. Vorher schon mal von dieser Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blome. A soul sister with the initials CT. C for Colossal. T for Tremendous. I am speaking of Carla Thomas.